Und gerade als er herunterkam, um ihn zu packen, habe ich die Tür zugeknallt und abgesperrt. Ich war darauf vorbereitet. Seit Wochen habe ich mich mit den Gedanken vertraut gemacht. So, tatsächlich? Na dann erzähl mal. Vor 6 Wochen hat es angefangen. Ah ja, sieh mal an. Ich dachte, ich wäre endgültig mit ihm fertig. Ich dachte, er hätte mich aufgegeben. Würde mich nicht mehr verfolgen. Mir nicht mehr nachjagen. Aber er wartete immer. Vor 6 Wochen würde ich dann wieder wie hier und Haus herum, flüsterte und lachte. Eine Stunde vielleicht. Nicht besonders lang, nicht besonders laut. Dann ging er wieder. Gott sei Dank, dann ist es ja gut. Am nächsten Abend kam er wieder. Hat in den Fensterläden gerüttelt und Funken aus dem Kamin säbeln lassen. Und dann kam er 5 Tage nacheinander, jeden Abend, jedes Mal ein bisschen stärker. Wenn ich die Haustür aufmachte, stürzte er sich auf mich und versuchte mich hinauszuziehen. Aber er war nicht stark genug. Heute Abend wird er es schaffen. Fein, dass es dir besser geht. Mir geht's überhaupt nicht besser. Was ist denn los mit dir? Hört deine Frau zu? Ja. Quatsch! Erzähl weiter! Bitte, Clarice, lass mich endlich allein! Wie du willst, Herb. Komm, Ellen, alter Junge, lass es mal raus, dann schläfst du besser. Er sitzt überall im Haus, schnuppert wie ein riesiger Staubsauger an den Giebel, schüttelt die Bäume hin und her. Das ist komisch, hier ist es völlig windstill, Ellen. Natürlich, für dich interessiert das ja nicht, nur für mich. So kann man das natürlich auch erklären. Was ist passiert? Eben hat die Fliegetür übergerissen. Wenn du nur herkommen und hier übernachten könntest, Ellen. Das geht nicht, mein Gott. Ich kann nichts mehr, ich kann auch nicht mehr nach draußen. Ich kann nichts mehr machen. Ich kenne den Wind. Der ist stark und schlau, glaub mir. Eben habe ich versucht, mir eine Zigarette anzuziehen. Es hat aber ein leichter Luft auf der Strecke ausgeschlagen. Er spielt gerne mit einem. Er mag es, wenn er einen verstopfen kann. Meine alten Reisebücher auf den Tisch in der Bibliothek. Wenn du das sehen kannst. Ein leichter Luftzug durch, weiß Gott, was für ein kleines Loch in der Wand und dieser leichte Luftzug blättert die Seiten. Wenn du das nur sehen könntest. Da, meine Widmung. Erinnerst du dich noch an die Widmung, die mein Buch untertitelt hat? Ja, ich glaube. Dieses Buch ist all denen gewidmet, dem Spiel der Elemente unterlagen. Geschrieben von einem, zum Zeugen geworden. Aber stets entkommen. Ja, ich erinnere mich, Ellen. Das Licht ist ausgegangen. Jetzt ist die Stromleitung runtergekratzt. Bist du noch da, Hart? Ja, ich höre dich. Einfach die Stromleitung heruntergerissen. Das Telefon wird wohl als nächstes dran sein. Oh. Es ist schon eine tolle Feier. Ellen? Ellen! Was ist los, Herb? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Der Wind, Clarice. Ellen sagt, er kann nicht mehr raus. Der Wind lässt ihn nicht. Ach, ist doch albern. Er sagt, dass der Wind ihn umbringen will. Umbringen? Ja, heute Nacht, sagt er. Einfach lächerlich, Herb. Ich verstehe wirklich nicht, dass du dir diese irren Geschichten immer wieder anhören magst. Da bin ich wieder. Na gut, Ellen, was war denn? Ich habe ihn in der Tür hereingezogen. Da hat er den Verstopfplatz hineingestopft. Damit es mir nicht mehr um die Füße geht. Ich bin jetzt doch froh, dass du nicht rausgekommen bist, Herb. Es wäre nicht gut, wenn auch du unter dem Schlamassel steckst. Da! Es hat im Wohnzimmer eine Fensterscheibe zerbrochen. Ein richtiger Sturm ist im Haus. Du hörst die Bilder von den Wänden. Kannst du es hören? Ja, ich hör's. Ich will mich leben, Herb. Er traut sich nicht, das Haus mit einem einzigen Stoß zum Einsturz zu bringen. Da würde er mich ja töten. Ich will mich leben.